Краткий курс немецкого разговорного языка. Увлечение. Кино. Кино. Ich möchte ins Kino gehen. Я хочу пойти в кино. Ich möchte ins Kino gehen. In welchem Kino werden russische Filme gezeigt? В каком кинотеатре идут русские кинокартины? In welchem Kino werden russische Filme gezeigt? Werden russische Filme in deutscher Sprache synchronisiert? Дублируются ли русские фильмы на немецкий язык? Werden russische Filme in deutscher Sprache synchronisiert? Was wird heute im Kino gespielt? Что идет сегодня в кино? Was wird heute im Kino gespielt? Welcher Film läuft heute? Какой фильм идет сегодня? Welcher Film läuft heute? Ich möchte mir ein Lustspiel ansehen. Мне хотелось бы посмотреть кинокомедию. Ich möchte mir ein Lustspiel ansehen. Ich möchte mir ein Musical ansehen. Мне хотелось бы посмотреть мюзикл. Ich möchte mir ein Musical ansehen. Ich möchte mir einen Kriminalfilm ansehen. Мне хотелось бы посмотреть детектив. Ich möchte mir ein Kriminalfilm ansehen. Ich möchte mir die Wochenschau ansehen. Мне хотелось бы посмотреть кинохронику. Ich möchte mir die Wochenschau ansehen. Wollen wir uns den neuen Spielfilm ansehen? Пойдемте посмотрим новый художественный фильм. Wollen wir uns den neuen Spielfilm ansehen? In welchem Kino läuft dieser Film? В каком кинотеатре идет этот фильм? In welchem Kino läuft dieser Film? Wie komme ich zu diesem Kino? Как пройти к этому кинотеатру? Wie komme ich zu diesem Kino? Dieser Film hat einen Preis auf dem Filmfestival in Cannes erhalten. Этот фильм получил премию на фестивале в Канне. Dieser Film hat einen Preis auf dem Filmfestival in Cannes erhalten. Sind noch Karten für diesen Film da? Есть ли билеты на этот фильм? Sind noch Karten für diesen Film da? Wie heißt dieser Film? Как называется этот фильм? Wie heißt dieser Film? Wer spielt die Hauptrolle in diesem Film? Кто снимался в главной роли в этом фильме? Wer spielt die Hauptrolle in diesem Film? Wer spielt in diesem Film? Кто играет в этом фильме? Wer spielt in diesem Film? Wer ist der Regisseur? Кто режиссер? Wer ist der Regisseur? Wer ist der Drehbuchverfasser? Кто автор сценария этого фильма? Wer ist der Drehbuchverfasser? Welche neuen Filme werden heute aufgeführt? Какие новые картины идут сегодня? Welche neuen Filme werden heute aufgeführt? Ich glaube, dieser Film wurde bei den Filmfestspielen mit einem Preis ausgezeichnet. Кажется, этот фильм на кинофестивале получил премию? Ich glaube, dieser Film wurde bei den Filmfestspielen mit einem Preis ausgezeichnet. Wann beginnt die Filmvorstellung? Когда начинается сеанс? Wann beginnt die Filmvorstellung? Wann ist die Filmvorstellung zu Ende? Когда заканчивается сеанс? Wann ist die Filmvorstellung zu Ende? Ich möchte eine Karte für heute haben. Дайте мне билет на сегодня. Ich möchte eine Karte für heute haben. Театр. Theater. In welches Theater empfehlen Sie uns zu gehen? В какой театр вы посоветуете нам пойти? In welches Theater empfehlen Sie uns zu gehen? Was wird in diesem Theater gespielt? Что идет на сцене этого театра? Was wird in diesem Theater gespielt? Wie kommt man zum Theater? Как проехать к театру? Wie kommt man zum Theater? Wir würden gern das Theater besuchen. Нам очень хотелось бы посетить такой-то театр. Wir würden gern das Theater besuchen. Ich möchte in die Oper gehen. Мне хотелось бы сходить в оперный театр. Ich möchte in die Oper gehen. Ich möchte in das dramatische Theater gehen. Мне хотелось бы сходить в драматический театр. Ich möchte in das dramatische Theater gehen. Ich möchte mir ein Schauspiel ansehen. Я хотел бы посмотреть драму. Ich möchte mir ein Schauspiel ansehen. Ich möchte mir eine Komödie ansehen. Я хотел бы посмотреть комедию. Ich möchte mir eine Komödie ansehen. Ich möchte mir ein Ballett ansehen. Я хотел бы посмотреть балет. Ich möchte mir ein Ballett ansehen. Ich möchte eine Karte im Parkett. Дайте мне билет в партер. Ich möchte eine Karte im Parkett. Ich möchte eine Karte nicht weit von der Bühne. Дайте мне билет поближе к сцене. Ich möchte eine Karte nicht weit von der Bühne. Ich möchte eine Karte in der Loge. Дайте мне билет в ложу. Ich möchte eine Karte in der Loge. Bitte nicht weiter als dritte, fünfte Reihe. Прошу вас не дальше третьего, пятого ряда. Bitte nicht weiter als dritte, fünfte Reihe. Was kostet ein Parkettplatz? Сколько стоит билет в партер? Was kostet ein Parkettplatz? Was kostet eine Logekarte? Сколько стоит билет в ложу? Was kostet eine Logekarte? Wie sind heute die Rollen besetzt? Какие артисты заняты сегодня в спектакле? Wie sind heute die Rollen besetzt? Wer spielt die Hauptrolle? Кто исполняет главную роль? Wer spielt die Hauptrolle? Wo ist das Buffet? Где буфет? Wo ist das Buffet? Wo ist die Toilette? Где туалет? Wo ist die Toilette? Wie komme ich ins Parkett? Как пройти в партер? Wie komme ich ins Parkett? Wie komme ich in die Loge? Как пройти в ложу? Wie komme ich in die Loge. Wie komme ich auf den Rang? Как пройти на балкон? Wie komme ich auf den Rang? Zeigen Sie bitte unsere Plätze. Покажите, пожалуйста, наши места. Zeigen Sie bitte unsere Plätze. Wie lange wird die Pause dauern? Сколько времени продлится антракт? Wie lange wird die Pause dauern? In der Pause möchte ich mir das Theater ansehen. В антракте я хотел бы осмотреть театр. In der Pause möchte ich mir das Theater ansehen. Geben Sie mir bitte ein Programm. Дайте мне, пожалуйста, программу. Geben Sie mir bitte ein Programm. Музеи, выставки. Museen, Kunstausstellungen. In Wien möchten wir das Kunsthistorische Museum besuchen. В Вене мы хотели бы осмотреть художественно-исторический музей. In Wien möchten wir das Kunsthistorische Museum besuchen. Wo ist hier das Museum der bildenden Kunstkünste? Где здесь музей изобразительного искусства? Wo ist hier das Museum der bildenden Künste? Wir möchten ein Bewerbekunstmuseum besuchen. Мы хотим посетить музей прикладного искусства. Wir möchten ein Gewerbekunstmuseum besuchen. Wo kann man Kunstwerke des Altertums besichtigen? Где хранятся экспонаты древнего искусства? Wo kann man Kunstwerke des Altertums besichtigen? Gibt es hier ein Museum für Heimatgeschichte? В каком музее собраны материалы по истории вашей страны? Gibt es hier ein Museum für Heimatgeschichte? Welche Malereischulen sind hier vertreten? Какие школы живописи представлены здесь? Welche Malereischulen sind hier vertreten? Wann gehen wir in die Bildergalerie? Когда мы пойдем в картинную галерею? Wann gehen wir in die Bildergalerie? Wo kann man einen Katalog der Galerie kaufen? Где можно приобрести каталог галереи? Wo kann man einen Katalog der Galerie kaufen? Waren Sie in der Tretjakow-Galerie in Moskau? Были ли вы в Третьяковской галерее в Москве? Waren Sie in der Tretjakow-Galerie in Moskau? Wo sind Bilder der deutschen, holländischen Schule ausgestellt? Где выставлены произведения немецкой, голландской живописи? Wo sind Bilder der deutschen, holländischen Schule ausgestellt? Wo kann man Glasmalerei sehen? Где можно ознакомиться с живописью по стеклу? Wo kann man Glasmalerei sehen? Wir würden gern moderne Malerei sehen. Мы хотим познакомиться с современной живописью. Wir würden gern moderne Malerei sehen. Kennen Sie die russische Malerei? Знакомы ли вы с русской живописью? Kennen Sie die russische Malerei? Welche Maler sind hier ausgestellt? Произведения каких художников представлены здесь? Welche Maler sind hier ausgestellt? Gibt es hier Bilder russischer Maler? Есть ли здесь картины русских художников? Gibt es hier Bilder russischer Maler? Wie ist der Name dieses Malers? Как фамилия этого художника? Wie ist der Name dieses Malers? Welche Ausstellungen sind zurzeit offen? Какие выставки открыты в настоящее время? Welche Ausstellungen sind zurzeit offen? Welche Ausstellungen empfehlen Sie uns zu besuchen? Какие выставки вы советовали бы нам посетить? Welche Ausstellungen empfehlen Sie uns zu besuchen? Wer hat diese Skulptur geschaffen? Кто автор этой скульптуры? Wer hat diese Skulptur geschaffen? Wir möchten Werke moderner Bildhauer sehen. Мы хотели бы познакомиться с произведениями современных скульпторов. Wir möchten Werke moderner Bildhauer sehen. Wo kann man Sammlungen von Radierungen, Fresken, Miniaturen besichtigen? Где собраны коллекции гравюр, фресок, миниатюр? Wo kann man Sammlungen von Radierungen, Fresken, Miniaturen besichtigen? Wer hat dieses Bild gemalt? Кто написал эту картину? Wer hat dieses Bild gemalt? Wo kann man Bilderreproduktionen kaufen? Где можно приобрести репродукции картин? Wo kann man Bilderreproduktionen kaufen? Wo kann man Werke alter Meister sehen? Где можно ознакомиться с картинами старых мастеров? Wo kann man Werke alter Meister sehen? Wir möchten Denkmäler der Baukunst besichtigen. Мы хотели бы познакомиться с архитектурными памятниками. Wir möchten Denkmäler der Baukunst besichtigen. Die architektonische Gestaltung dieses Gebäudes gefällt mir. Мне нравится архитектура этого здания. Die architektonische Gestaltung dieses Gebäudes gefällt mir. Wir interessieren uns für Münzensammlungen. Нас интересуют коллекции старинных монет. Wir interessieren uns für Münzensammlungen. Спорт. Sport. Wie komme ich zum Stadion? Как пройти на стадион? Wie komme ich zum Stadion? Wie viel Zuschauer fasst es? На сколько зрителей он рассчитан? Wie viel Zuschauer fasst es? Wir möchten ein Eishockeyspiel sehen. Мы хотели бы посмотреть хоккейный матч. Wir möchten ein Eishockeyspiel sehen. Wo findet das Reitturnier statt? Где будут проходить соревнования по конному спорту? Wo findet das Reitturnier statt? Wann findet der Wasserball-Wettkampf statt? Когда будут проходить соревнования по водному поло? Wann findet der Wasserball-Wettkampf statt? Wer spielt heute? Кто сегодня играет? Wer spielt heute? Haben Sie Eintrittskarten für heute? Есть билеты на сегодня? Haben Sie Eintrittskarten für heute? Bitte geben Sie mir eine Karte. Дайте, пожалуйста, один билет. Bitte geben Sie mir eine Karte. Für welche Mannschaft sind Sie? За какую команду вы болеете? Für welche Mannschaft sind Sie? Wer leitet das Spiel? Кто судит? Wer leitet das Spiel? Wie steht das Spiel? Какой счет? Wie steht das Spiel? Wer hat gewonnen? Кто выиграл? Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Кто проиграл? Wer hat verloren? Wer ist als erster durchs Ziel gegangen? Кто финишировал первым? Wer ist als erster durchs Ziel gegangen? Wer hat die beste Zeit? Кто показал лучшее время? Wer hat die beste Zeit? Wer hat das beste Ergebnis? Кто показал лучший результат? Wer hat das beste Ergebnis? Treiben Sie Sport? Вы занимаетесь спортом? Treiben Sie Sport? Ich bin kein Sportler, aber ich habe Sport gern. Я не спортсмен, но люблю спорт. Ich bin kein Sportler, aber ich habe Sport gern. Was ist Ihre Lieblingssportart? Какой ваш любимый вид спорта? Was ist Ihre Lieblingssportart? Ich spiele Tennis. Я играю в теннис. Ich spiele Tennis. Ich spiele Fußball. Я играю в футбол. Ich spiele Fußball. Ich spiele Volleyball. Я играю в волейбол. Ich spiele Volleyball. Ich beschäftige mich mit Motorsport. Я занимаюсь мотоспортом. Ich beschäftige mich mit Motorsport. Ich beschäftige mich mit alpinem Skisport. Я занимаюсь горнолыжным спортом. Ich beschäftige mich mit alpinem Skisport. Spielen Sie Schach? Вы играете в шахматы? Spielen Sie Schach? Spielen Sie Golf? Вы играете в гольф? Spielen Sie Golf? Sind Sie in einem Sportclub? Вы член спортивного клуба? Sind Sie in einem Sportclub? Парикмахерская. Friseur. Wo ist hier in der Nähe ein Friseur? Где здесь поблизости парикмахерская? Wo ist hier in der Nähe ein Friseur? Wer ist der Letzte? Кто последний? Wer ist der Letzte? Wo ist der Herrensalon? Где мужской салон? Wo ist der Herrensalon? Wo ist Damensalon? Где женский салон? Wo ist der Damensalon? Jetzt bin ich an der Reihe. Сейчас моя очередь. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Мне надо подстричься. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Wie viel wird das kosten? Сколько это будет стоить? Wie viel wird das kosten? Einen Termin bitte. Запишите меня. Einen Termin bitte. Kann ich mich telefonisch voranmelden? Могу я записаться к мастеру по телефону? Kann ich mich telefonisch voranmelden? Wann kann ich kommen? Когда я могу прийти? Wann kann ich kommen? Ich möchte mir die Haare waschen lassen. Я хотела бы вымыть голову. Ich möchte mir die Haare waschen lassen. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Я хотела бы сделать стрижку. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Ich möchte mir die Haare legen lassen. Mit dem Föhn. Я хотела бы сделать укладку феном. Ich möchte mir die Haare legen lassen. Mit dem Föhn. Ich möchte mir einen Modellschnitt machen lassen. Я хотела бы сделать модную стрижку. Ich möchte mir einen Modeschnitt machen lassen. Mit Spray bitte. Покройте волосы лаком. Mit Spray bitte. Ohne Spray bitte. Пожалуйста, без лака. Ohne Spray bitte. Ich hätte gern eine Lockwelle. Сделайте укладку на бигуди. Ich möchte eine Lockwelle. Ich möchte meine Haare blondieren lassen. Я хотела бы осветлить волосы. Ich möchte meine Haare blondieren lassen. Welche Frisur steht mir? Какая прическа мне идет? Welche Frisur steht mir? Ganz kurz, bitte. Очень коротко, пожалуйста. Ganz kurz, bitte. Nicht sehr kurz. Не очень коротко. Nicht sehr kurz. Etwas kürzer. Покороче. Etwas kürzer. Ohne Scheitel. Без пробора. Ohne Scheitel. Mit dem Scheitel. С пробором. Mit dem Scheitel. Bitte Haare rasieren. Меня побрить. Bitte Haare rasieren. Bitte Haare schneiden etwas kürzer. Подстригите, пожалуйста, покороче. Bitte Haare schneiden etwas kürzer. Bitte Haare schneiden nicht sehr kurz. Подстригите, пожалуйста, не очень коротко. Bitte Haare nicht, schneiden nicht sehr kurz. Nehmen Sie bitte noch ein bisschen weg. Снимите еще немного. Nehmen Sie bitte noch ein bisschen weg. Nehmen Sie bitte nicht zu viel weg. Много не снимайте. Nehmen Sie bitte nicht zu viel weg. Verschneiden Sie mir bitte den Oberlippenbart. Поправьте, пожалуйста, усы. Verschneiden Sie mir bitte den Oberlippenbart. Verschneiden Sie mir bitte den Kinnbart. Поправьте, пожалуйста, бороду. Verschneiden Sie mir bitte den Kinnbart. Waschen Sie mir bitte die Haare. Вымойте мне, пожалуйста, волосы. Waschen Sie mir bitte die Haare. Bitte rasieren. Побрейте, пожалуйста. Bitte rasieren. Bitte massage. Сделайте, пожалуйста, массаж. Bitte massage. Ich möchte bitte etwas одеколон. Пожалуйста, немного одеколона. Ich möchte bitte etwas одеколон. Ich möchte bitte etwas Rasierwasser. Пожалуйста, немного лосьона. Ich möchte bitte etwas Rasierwasser. So ist es gut. Так достаточно. So ist es gut. Rasieren bitte. Побрейте, пожалуйста. Rasieren bitte. Was kostet das? Сколько это стоит? Was kostet das? Bitte schön. Получите, пожалуйста. Bitte schön. В ресторане, баре, кафе. Im Restaurant, in der Bar, im Café. Ich möchte zum Mittag essen. Я хочу пообедать. Ich möchte zum Mittag essen. Ich möchte zu Abend essen. Я хочу поужинать. Ich möchte zu Abend essen. Wann werden wir frühstücken? Когда будем завтракать? Wann werden wir frühstücken? Wo werden wir frühstücken? Где будем завтракать? Wo werden wir frühstücken? Wo ist hier in der Nähe ein Café? Где здесь поблизости кафе? Wo ist hier in der Nähe ein Café? Gehen wir in ein Café frühstücken. Пойдемте завтракать в кафе. Gehen wir in ein Café frühstücken. Frühstücken wir im Hotel? Будем завтракать в гостинице? Frühstücken wir im Hotel? Wollen Sie mit uns frühstücken? Вы не хотите с нами позавтракать? Wollen Sie mit uns frühstücken? Wollen wir ein leichtes Frühstück nehmen? Возьмем легкий завтрак. Wollen wir ein leichtes Frühstück nehmen? Ich bin hungrig. Gehen wir in ein Restaurant. Пойдемте в ресторан. Я проголодался. Ich bin hungrig. Gehen wir in ein Restaurant. Gehen Sie ins Restaurant? Вы идете в ресторан? Gehen Sie ins Restaurant? Wann wird das Restaurant geöffnet? Когда открывается ресторан? Wann wird das Restaurant geöffnet? Wann wird das Restaurant geschlossen? До какого часа работает ресторан? Wann wird das Restaurant geschlossen? Wer möchten Sie ins Restaurant einladen? Мы хотим пригласить вас в ресторан. Wer möchten Sie ins Restaurant einladen? Welches Restaurant führt russische Küche? В каком ресторане готовят русские блюда? Welches Restaurant führt russische Küche? Wir essen im Restaurant. Мы обедаем в ресторане. Wir essen im Restaurant. Wir bestellen das Mittagessen für 4 Personen. Мы заказали обед на четверых. Wir bestellten das Mittagessen für 4 Personen. Wir sind zum Mittagessen eingeladen. Мы приглашены на обед. Wir sind zum Mittagessen eingeladen. Danke für das gute Mittagessen. Благодарю за вкусный обед. Danke für das gute Mittagessen. Es ist Zeit, Abendbrot zu essen. Время ужинать. Es ist Zeit, Abendbrot zu essen. Gehen wir zusammen Abendbrot essen. Идемте с нами ужинать. Gehen wir zusammen Abendbrot essen. Wir laden Sie zum Abendessen ein. Приглашаем вас поужинать. Wir laden Sie zum Abendessen ein. Was werden wir zum Abendbrot essen? Что закажем на ужин? Was werden wir zum Abendbrot essen? Heute werde ich nicht zu Abend essen. Сегодня я не буду ужинать. Heute werde ich nicht zu Abend essen. Wir werden nach dem Theater Abendbrot essen. Мы поужинаем после театра. Wir werden nach dem Theater Abendbrot essen. Ist dieser Tisch frei? Этот столик свободен? Ist dieser Tisch frei? Setzen wir uns an diesen Tisch. Сядем за этот столик. Setzen wir uns an diesen Tisch. Was werden Sie essen und trinken? Что вы будете кушать и пить? Was werden Sie essen und trinken? Guten Appetit! Приятного аппетита! Guten Appetit! Legen Sie bitte noch ein Gedeck auf. Дайте, пожалуйста, еще один прибор. Legen Sie bitte noch ein Gedeck auf. Bringen Sie bitte ein Messer. Дайте, пожалуйста, нож. Bringen Sie bitte ein Messer. Eine Speisekarte bitte. Дайте, пожалуйста, меню. Eine Speisekarte bitte. Was gibt es heute zum Mittag? Что у вас сегодня на обед? Was gibt es heute zum Mittag? Welche Fischgerichte gibt es? Какие сегодня рыбные блюда? Welche Fischgerichte gibt es? Was empfehlen Sie uns als erste Speise? Что вы рекомендуете на первое? Was empfehlen Sie als erste Speise? Was empfehlen Sie zum Nachtisch? Что вы рекомендуете на десерт? Was empfehlen Sie zum Nachtisch? Bringen Sie bitte einen Bouillon. Принесите нам бульон. Bringen Sie uns bitte einen Bouillon. Ich möchte eine Gemüsesuppe. Я хотел бы суп из овощей. Ich möchte eine Gemüsesuppe. Bringen Sie bitte Suppe mit Fleischeinlage. Подайте, пожалуйста, суп с мясом. Bringen Sie bitte Suppe mit Fleischeinlage. Welche kalten Vorgerichte haben Sie? Какие есть холодные закуски? Welche kalten Vorgerichte haben Sie? Bringen Sie bitte eine Pilzvorspeise. Дайте мне, пожалуйста, грибов. Bringen Sie mir bitte eine Pilzvorspeise. Ich möchte gesottenen Fisch. Я хочу отварную рыбу. Ich möchte gesottenen Fisch. Bringen Sie bitte Fisch mit Kartoffeln. Дайте, пожалуйста, рыбу с картофелем. Bringen Sie bitte Fisch mit Kartoffeln. Ich möchte Forellen. Я хотел бы форель. Ich möchte Forellen. Ich möchte Fisch in Marinade haben. Я съел бы рыбу под маринадом. Ich möchte Fisch in Marinade haben. Ich möchte einen Gemüsesalat. Я хочу взять овощной салат. Ich möchte einen Gemüsesalat. Bitte einen Obstsalat. Дайте нам салат из фруктов. Bitte einen Obstsalat. Bringen Sie bitte zwei Portionen. Дайте, пожалуйста, две порции. Bringen Sie bitte zwei Portionen. Bringen Sie uns bitte Brathühnchen. Дайте нам, пожалуйста, жареных цыплят. Bringen Sie uns bitte Brathühnchen. Bringen Sie bitte Würstchen mit Kohl. Дайте мне, пожалуйста, сосиски с капустой. Bringen Sie mir bitte Würstchen mit Kohl. Bringen Sie uns bitte Weißbrot. Принесите, пожалуйста, нам белый хлеб. Bringen Sie uns bitte Schwarzbrot. Принесите, пожалуйста, нам черный хлеб. Bringen Sie bitte Brötchen. Подайте, пожалуйста, булочки. Bringen Sie bitte Brötchen. Bringen Sie bitte Tomatensauce. Подайте, пожалуйста, томатный соус. Bringen Sie bitte Tomatensauce. Reichen Sie mir bitte den Pfeffer. Передайте, пожалуйста, мне перец. Darf ich einschenken? Вам налить? Darf ich einschenken? Was trinken Sie? Какое вино вы пьете? Was trinken Sie? Ich mag keine starken Weine. Я не пью крепких напитков. Ich mag keine starken Weine. Ich trinke gern Dessertweine. Я люблю десертные вина. Ich trinke gern Dessertweine. Bringen Sie bitte eine Flasche Wein. Дайте, пожалуйста, бутылку вина. Bringen Sie bitte eine Flasche Wein. Welchen Rotwein haben Sie? Какое красное вино у вас есть? Welchen Rotwein haben Sie? Welchen Weißwein haben Sie? Какое белое вино у вас есть? Welchen Weißwein haben Sie? Ich würde gern einen Cognac. Я выпил бы немного коньяку. Ich würde gern einen Cognac. Eine Flasche Sekt, bitte. Принесите, пожалуйста, бутылку шампанского. Eine Flasche Sekt, bitte. Bringen Sie mir noch eine Portion. Принесите мне еще порцию. Bringen Sie mir noch eine Portion. Tragen Sie das bitte fort. Пожалуйста, уберите это. Tragen Sie das bitte fort. Welchen Tee trinken Sie? Какой чай вы пьете? Welchen Tee trinken Sie? Bitte einen starken Tee. Дайте стакан крепкого чаю. Bitte einen starken Tee. Kaffee mit Zucker und Sahne, bitte. Кофе с сахаром и сливками. Kaffee mit Zucker und Sahne, bitte. Zweimal schwarzen Kaffee und Likör. Два стакана черного кофе и ликер. Zweimal schwarzen Kaffee und Likör. Einen türkischen Kaffee, bitte. Мне кофе по-турецки. Einen türkischen Kaffee, bitte. Was bestellen wir zum Nachtisch? Что мы возьмем на десерт? Was bestellen wir zum Nachtisch? Bringen Sie uns bitte Eis. Дайте нам мороженое. Bringen Sie uns bitte Eis. Bringen Sie bitte Torte. Подайте, пожалуйста, торт. Bringen Sie bitte Torte. Bringen Sie uns bitte Kuchen. Подайте, пожалуйста, нам пирожное. Bringen Sie uns bitte Kuchen. Коньяк und Früchte, bitte. Прошу подать коньяк и фрукты. Коньяк und Früchte, bitte. Bringen Sie uns bitte Äpfel. Подайте, пожалуйста, яблоки. Bringen Sie uns bitte Äpfel. Die Rechnung, bitte. Подайте, пожалуйста, счет. Die Rechnung, bitte. Wir möchten zahlen. Мы хотим расплатиться. Wir möchten zahlen. Wie kommt man in die Bar? Как пройти в бар? Wie kommt man in die Bar? Bitte ein Butterbrot mit Käse. Дайте, пожалуйста, бутерброд с сыром. Bitte ein Butterbrot mit Käse. Bitte zwei Cocktails. Дайте два коктейля. Bitte zwei Cocktails. Ich habe Durst. Я хочу пить. Ich habe Durst. Bringen Sie mir bitte kaltes Wasser. Дайте, пожалуйста, холодной воды. Bringen Sie mir bitte kaltes Wasser. Bitte eine Flasche Mineralwasser. Пожалуйста, бутылку минеральной воды. Bitte eine Flasche Mineralwasser. Ein dunkles Bier, bitte. Пожалуйста, кружку темного пива. Ein dunkles Bier, bitte. Медицинская помощь. Ärztliche Hilfe. Вызов врача. Ein Arzt muss geholt werden. Ich fühle mich nicht wohl. Мне не здоровится. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich sehr schlecht. Мне очень плохо. Ich fühle mich sehr schlecht. Holen Sie bitte einen Arzt. Вызовите, пожалуйста, врача. Holen Sie bitte einen Arzt. Holen Sie bitte die erste Hilfe. Вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Holen Sie bitte die erste Hilfe. Geben Sie mir die Telefonnummer eines Arztes. Дайте мне телефон врача. Geben Sie mir die Telefonnummer eines Arztes. Geben Sie mir die Adresse eines Arztes. Дайте мне адрес врача. Geben Sie mir die Adresse eines Arztes. Wie ruft man die Polyklinik an? Как позвонить в поликлинику? Wie ruft man die Polyklinik an? Wie ruft man das Krankenhaus an? Как позвонить в больницу? Wie ruft man das Krankenhaus an? Wie kommt man in die Apotheke? Как пройти в аптеку? Wie kommt man in die Apotheke? Bringen Sie mich ins Krankenhaus. Отвезите меня в больницу. Bringen Sie mich ins Krankenhaus. Ich brauche einen Internisten. Могу я показаться терапевту? Ich brauche einen Internisten. Ich brauche einen Nervenarzt. Могу я показаться невропатологу? Ich brauche einen Nervenarzt. Ich brauche einen Zahnarzt. Могу я показаться стоматологу? Ich brauche einen Zahnarzt. Ich brauche einen Augenarzt. Могу я показаться окулисту? Ich brauche einen Augenarzt. Ich habe mich erkältet. Я простудился. Ich habe mich erkältet. Ich habe Husten. У меня кашель. Ich habe Husten. Ich habe Fieber. У меня температура. Ich habe Fieber. Ich habe Schnupfen. У меня насморк. Ich habe Schnupfen. Ich habe Herzschmerzen. У меня болит сердце. Ich habe Herzschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. У меня болит горло. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Ohrenschmerzen. У меня болит ухо. Ich habe Ohrenschmerzen. Ich habe Allergie. У меня аллергия. Ich habe Allergie. Mir ist übel. Меня тошнит. Mir ist übel. Ich habe Schüttelfrost. Меня знобит. Ich habe Schüttelfrost. Ich habe mich in den Finger geschnitten. Я порезал палец. Ich habe mich in den Finger geschnitten. Ich habe mir das Bein verrenkt. Я вывихнул ногу. Ich habe mir das Bein verrenkt. Ich habe keinen Appetit. У меня нет аппетита. Ich habe keinen Appetit. Ich halte Diät. Я на диете. Ich halte Diät. Welche Diagnose stellen Sie? Какой диагноз вы ставите? Welche Diagnose stellen Sie? Ist es gefährlich? Это опасно? Ist es gefährlich? Welche Diät muss ich halten? Какую диету я должен соблюдать? Welche Diät muss ich halten? Muss ich im Bett bleiben? Я должен соблюдать постельный режим. Muss ich im Bett bleiben? Welche Arznei empfehlen Sie? Какое лекарство вы рекомендуете? Welche Arznei empfehlen Sie? Schreiben Sie mir bitte ein Rezept aus. Выпишите, пожалуйста, рецепт. Schreiben Sie mir bitte ein Rezept aus. Wann muss ich wieder zu Ihnen kommen? Когда мне снова прийти к вам? Wann muss ich wieder zu Ihnen kommen? Was muss ich zahlen? Сколько я должен заплатить вам? Was muss ich zahlen? Аптека. In der Apotheke. Hat das Hotel eine Apotheke? В гостинице есть аптека? Hat das Hotel eine Apotheke? Wo ist die nächste Apotheke? Где ближайшая аптека? Wo ist die nächste Apotheke? Ich muss eine Arznei bestellen. Мне нужно заказать лекарство. Ich muss eine Arznei bestellen. Ich brauche die Arznei auf diesem Rezept. Мне нужно лекарство по этому рецепту. Ich brauche die Arznei auf diesem Rezept. Haben Sie diese Arznei in Tablettenform? У вас есть это лекарство в таблетках? Haben Sie diese Arznei in Tablettenform? Haben Sie diese Arznei in Ampullen? У вас есть это лекарство в ампулах? Haben Sie diese Arznei in Ampullen? Geben Sie mir bitte etwas gegen Husten. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля. Geben Sie mir bitte etwas gegen Husten. Geben Sie mir bitte etwas gegen Schnupfen. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от насморка. Geben Sie mir bitte etwas gegen Schnupfen. Geben Sie mir bitte etwas gegen Kopfschmerzen. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от головной боли. Geben Sie mir bitte etwas gegen Kopfschmerzen. Ist das eine stark wirkende Arznei? Это сильнодействующее лекарство. Ist das eine stark wirkende Arznei? Bitte bestellen Sie mir diese Arznei. Прошу вас заказать лекарство по этому рецепту. Bitte bestellen Sie mir diese Arznei. Wann ist die Arznei fertig? Когда будет готово это лекарство? Wann ist die Arznei fertig? Wie nimmt man diese Medizin ein? Как принимать это лекарство? Wie nimmt man diese Medizin ein? Wie hoch ist die Dosis? В каких дозах следует принимать это лекарство? Wie hoch ist die Dosis? Wie viel Mal pro Tag muss man diese Medizin einnehmen? Сколько раз в день принимать это лекарство? Wie viel Mal pro Tag muss man diese Medizin einnehmen? Bitte geben Sie mir ein Desinfektionsmittel. Дайте, пожалуйста, дезинфицирующее средство. Bitte geben Sie mir ein Desinfektionsmittel. Bitte geben Sie mir ein Beruhigungsmittel. Дайте, пожалуйста, успокаивающее средство. Bitte geben Sie mir ein Beruhigungsmittel. Ist diese Arznei rezeptfrei? Можно ли купить это лекарство без рецепта? Ist diese Arznei rezeptfrei? Da ist die Anwendungsvorschrift für diese Arznei. Вот аннотация на лекарство. Da ist die Anwendungsvorschrift für diese Arznei. Haben Sie ein ähnliches Mittel? Нет ли у вас аналога? Haben Sie ein ähnliches Mittel? Geben Sie mir bitte eine Binde. Дайте, пожалуйста, бинт. Geben Sie mir bitte eine Binde. Geben Sie mir bitte Watte. Дайте, пожалуйста, вату. Geben Sie mir bitte Watte. Geben Sie mir bitte eine Wärmflasche. Дайте, пожалуйста, грелку. Geben Sie mir bitte eine Wärmflasche. Geben Sie mir bitte Jod. Дайте, пожалуйста, Jod. Geben Sie mir bitte Jod. Geben Sie mir bitte ein Pflaster. Дайте, пожалуйста, пластырь. Geben Sie mir bitte ein Pflaster. Geben Sie mir bitte Vaseline. Дайте, пожалуйста, вазелин. Geben Sie mir bitte Vaseline. Geben Sie mir bitte ein Fieberthermometer. Дайте, пожалуйста, градусник. Geben Sie mir bitte ein Fieberthermometer. Geben Sie mir bitte Augentropfen. Дайте, пожалуйста, глазные капли. Geben Sie mir bitte Augentropfen. Wo kann ich eine Brille bestellen? Где я могу заказать очки? Wo kann ich eine Brille bestellen? Ich habe meine Brille zerbrochen. Я разбил очки. Ich habe meine Brille zerbrochen. Ich muss ein Glas erneuern lassen. Мне нужно заменить стекло. Ich muss ein Glas erneuern lassen. Ich brauche eine Sonnenbrille. Мне нужны солнцезащитные очки. Ich brauche eine Sonnenbrille. Ich sehe schlecht. У меня плохое зрение. Ich sehe schlecht. Ich bin kurzsichtig. У меня близорукость. Ich bin kurzsichtig. Ich bin weitsichtig. У меня дальнозоркость. Ich bin weitsichtig. Was für Brillenfassungen haben Sie? Какие у вас есть оправы? Was für Brillenfassungen haben Sie? Ich möchte eine Brillenfassung aus Metall kaufen. Я хотел бы купить металлическую оправу. Ich möchte eine Brillenfassung aus Metall kaufen. Ich möchte eine Goldrandbrille kaufen. Я хотел бы купить позолоченную оправу. Ich möchte eine Goldrandbrille kaufen. Welche Brillenfassung empfehlen Sie? Какую оправу вы рекомендуете? Welche Brillenfassung empfehlen Sie? Zeigen Sie mir eine Brillenfassung. Покажите мне оправу. Zeigen Sie mir eine Brillenfassung. Geben Sie mir bitte eine Brille von... Дайте мне, пожалуйста, очки фирмы. Geben Sie mir bitte eine Brille von... Bitte wählen Sie mir eine passende Brille aus. Будьте добры, подберите мне очки. Bitte wählen Sie mir eine passende Brille aus. Ich brauche ein Brillenfutteral. Мне нужен футляр для очков. Ich brauche ein Brillenfutteral. Ich brauche eine Brillenfassung. Мне нужна оправа. Ich brauche eine Brillenfassung.